Und ich wusste, dass am 1. Mai Krieg sein sollte. Es gab Krieg und die Polizei verlor ihn. Zeichen der Deeskalation lässt die Polizei sich in die Flucht schlagen. Zurück bleiben die Scherben einer Strategie, die so erfolglos war wie jede andere zuvor.